Dies sind die Nachkommen Aarons und Moses, zu der Zeit, wo Jahwe mit Mose auf dem Berge Sinai redete. Dies sind die Namen der Söhne Aarons, Nadab, der Erstgeborene, und Abihu, Eleasar und Itamar. Dies sind die Namen der Söhne Aarons, der gesalbten Priester, denen man die Hand gefüllt hatte, damit sie Priesterdienste täten. Es starben aber Nadab und Abihu vor Jahwe, als sie in der Steppe am Sinai ein ungehöriges Feueropfer vor Jahwe brachten, sie hatten aber keine Söhne. So pflegten nun Eleasar und Itamar unter den Augen ihres Vaters Aaron des Priesteramts. Und Jahwe redete mit Mose also, lass den Stamm Levi herzutreten und stelle ihn vor Aaron, den Priester, damit sie ihm dienen, und sie sollen besorgen, was es für ihn und für die ganze Gemeinde vor dem Offenbarungszelte zu besorgen gibt, und sollen so den Dienst an der Wohnung verrichten. Und sie sollen die sämtlichen Geräte des Offenbarungszeltes besorgen, sowie alles, was es für die Israeliten zu besorgen gibt, und sollen so den Dienst an der Wohnung verrichten. Und du sollst die Leviten Aaron und seinen Söhnen übergeben, ganz zu eigen seien sie ihm gegeben von Seiten der Israeliten. Aaron aber und seine Söhne sollst du bestellen, damit sie ihres Priesteramts warten, ein Fremder, der herantritt, soll getötet werden. Und Jahwe redete mit Mose also, ich selbst habe die Leviten herausgenommen aus den Israeliten anstelle aller Erstgeborenen der Israeliten, derer, die zuerst den Mutterschoß durchbrochen haben, damit die Leviten mir gehören sollen. Denn mir gehören alle Erstgeborenen, an dem Tag, an welchem ich alle Erstgeburten in Ägypten tötete, habe ich, Jahwe, mir alle Erstgeburten in Israel geweiht, es seien Menschen oder Vieh, mir sollen sie gehören. Und Jahwe redete mit Mose in der Steppe am Sinai also, mustere die Söhne Levis nach ihren Familien und Geschlechtern, alles, was männlich ist, von einem Monat an und darüber, sollst du von ihnen mustern. Da musterte sie Mose gemäß dem Befehle Jahwes, wie ihm geheißen war. Und dies sind die Söhne Levis nach ihren Namen, Gerson, Kahat und Merari. Und dies sind die Namen der Söhne Gersens nach ihren Geschlechtern, Libni und Simei. Und die Söhne Kahats nach ihren Geschlechtern, Amram, Jesar, Hebron und Uziel. Und die Söhne Meraris nach ihren Geschlechtern, Mahili und Musi. Das sind die Geschlechter der Leviten nach ihrer Abstammung. Von Gerson stammt das Geschlecht der Libniter und das Geschlecht der Simeiter. Das sind die Geschlechter der Gersoniter. Die Gesamtzahl der von ihnen Gemusterten, alles, was männlich war, von einem Monat an und darüber, betrug 7500. Die Geschlechter der Gersoniter lagerten jedes Mal hinter der Wohnung, nach Westen zu, und Oberhaupt der Söhne Gersens war Eliasaph, der Sohn Lals. Am Offenbarungszelt aber hatten die Söhne Gersens zu besorgen, die Wohnung und das Zeltdach, seine Überdecke und den Vorhang vor der Türe des Offenbarungszeltes, die Umhänge des Vorhofs und den Vorhang vor der Türe des Vorhofs, der die Wohnung und den Altar rings umgibt, und die zugehörigen Seile, mit allem, was es dabei zu verrichten gab. Und von Kahat stammte das Geschlecht der Amramiter, das Geschlecht der Jesehariter, das Geschlecht der Hebroniter und das Geschlecht der Osiliter. Das sind die Geschlechter der Kahathiter, ihre Zahl, alles, was männlich war, von einem Monat an und darüber, betrug 8600 solcher, die die Geschäfte am Heiligtume besorgten. Die Geschlechter der Söhne Kahats lagerten jedes Mal an der Langseite der Wohnung nach Süden zu, und Oberhaupt der Geschlechter der Kahathiter war Elisaphan, der Sohn Uziels. Sie hatten aber zu besorgen, die Lade, den Tisch, den Leuchter, die Altäre, die heiligen Geräte, mit denen sie den Dienst verrichteten, und den Vorhang, mit allem, was es dabei zu verrichten gab. Und das Oberhaupt der Levitenoberhäupter war Eleasar, der Sohn Aarons, des Priesters, mit der Aufsicht über die, welche die Geschäfte am Heiligtume besorgten. Von Merari stammte das Geschlecht der Mahliter und das Geschlecht der Musiter. Das sind die Geschlechter Meraris. Die Gesamtzahl der von ihnen Gemusterten, alles, was männlich war, von einem Monat an und darüber, betrug 6200. Und Oberhaupt über die Geschlechter Meraris war Zuril, der Sohn Abihails, sie lagerten jedes Mal an der Langseite der Wohnung, nach Norden zu. Es war aber den Söhnen Meraris übertragen die Sorge für die Bretter der Wohnung, ihre Riegel, Säulen und Füße, samt allen ihren Geräten und allem, was es dabei zu verrichten gab, ferner für die Säulen des Vorhofs ringsum mit ihren Füßen, Pflöcken und Seilen. Vor der Wohnung aber nach vorn zu, vor dem Offenbarungszelte nach Osten zu, lagerten Mose und Aaron mit seinen Söhnen, die den Dienst am Heiligtume besorgten, alles, was für die Israeliten zu besorgen war, ein Fremder aber, der herantritt, soll getötet werden. Sämtliche von den Leviten gemusterte, die Mose und Aaron gemäß dem Befehle Jahwes Geschlecht für Geschlecht gemustert hatten, alles, was männlich war, von einem Monat an und darüber, beliefen sich auf 22.000. Und Jahwe gebot Mose, mustere alle männlichen Erstgeborenen der Israeliten, von einem Monat an und darüber, und nimm die Zahl ihrer Namen auf. Du sollst aber die Leviten für mich, für Jahwe, nehmen anstelle aller Erstgeborenen unter den Israeliten und das Vieh der Leviten anstelle aller Erstgeborenen unter dem Vieh der Israeliten. Und Mose musterte alle Erstgeborenen unter den Israeliten, wie ihm Jahwe befohlen hatte. Es betrug aber die Zahl der Namen aller männlichen Erstgeborenen von einem Monat an und darüber, so viele ihrer gemustert wurden, 22.273. Und Jahwe redete mit Mose also, nimm die Leviten anstelle aller Erstgeborenen unter den Israeliten und das Vieh der Leviten anstelle ihrer Wies, dass die Leviten mir gehören, ich bin Jahwe. Und was die Auslösung der 273 israelitischen Erstgeborenen betrifft, die überzählig sind über die Zahl der Leviten, so sollst du für jeden Kopf 5 Sekel erheben, nach heiligem Gewichte sollst du sie erheben, den Sekel zu 20 Gera gerechnet. Dieses Geld sollst du Aaron und seinen Söhnen übergeben als Auslösung derer, die unter ihnen überzählig sind. Da erhob Mose die Auslösungssumme von denen, welche überzählig waren über die durch die Leviten ausgelösten. Von den Erstgeborenen der Israeliten erhob er die Summe, 1365 Sekel heiliges Gewicht. Und Mose übergab die Auslösungssumme Aaron und seinen Söhnen gemäß dem Befehle Jahwes, wie Jahwe Mose befohlen hatte.